Hallo, hier ist Günther Zapf. Ich glaube, ihr kennt mich alle. Kennt ihr aber auch Wrestling Replay natürlich, denn ihr hört ja rein. Hallo und herzlich willkommen zu Wrestling Replay 122. Das ist unsere erste Ausgabe seit 2 Wochen. Die Raw Review war es das letzte Mal und davor die Ausgabe war die Night of Champions Review. Ja, also so viel kam nicht von uns in letzter Zeit. Gut, ihr habt auf unserem YouTube-Channel nochmal unser Wrestling Replay Quiz hören können, welches ja der Felix gewonnen hat. Und ja, genau der ist heute auch zur WWE Battleground Preview 2013 dabei. Hallo Felix. Ja, einen wunderschönen Tag Kleisi und auch an alle da draußen. Ja, Battleground, ein neuer Pay-Per-View im Konzept der WWE. Und ja, verspricht natürlich sehr viel. Nein. Ja gut, nein. Fängt ja schon damit an, dass das Ryback auf dem Poster ist. Also nein. Da wusste man eigentlich schon, was auf einem zukommt. Ja. Und die Matchcard ist jetzt auch nicht so vielversprechend. Da sind zwar ein, zwei interessante Sachen bei, aber insgesamt jetzt nichts, was mich vom Hocker reißen würde oder für mich ausschlaggebend wäre, dass ich den Pay-Per-View kaufen würde. Ja, geht mir ähnlich. Jo, Battlegrounds 2013 in Buffalo, New York im, ja, keine Ahnung, ich guck sogar mal nach. First Niagara Center, ich glaube, da waren sie in den letzten Jahren öfters mal. Ja, natürlich in der Nacht von Sonntag auf Montag, 6. Oktober 2013, also ja, eigentlich auch der Tag, an dem die WXW Triangle League endet, wo ja der Leon von heute bis Sonntag ist und ich am Samstag und der Jan auch und der Lenny, weiß ich nicht. Und du bist ja nicht da, aber ist ja auch ein weiter Weg. Also, Ja. Battleground. Fangen wir doch mal direkt vorne an in der Pre-Show oder natürlich sagen wir auch gerne mal Kickoff seit einiger Zeit dazu. Und ja, der Mr. Money in the Bank darf sich mal wieder im Kickoff präsentieren. Ich glaube, das ist jetzt innerhalb der letzten, das ist jetzt seit Extreme Rules. Wenn er da, war er bei Extreme Rules im Kickoff gegen Sheamus? Ich weiß es. Nee, das war bei Payback. Ach so, bei Payback. Okay, auf jeden Fall ist er, glaube ich, in geraumer Zeit schon zum dritten Mal im Kickoff, glaube ich. Ja. Naja, also der Money in the Bank-Koffer sagt schon viel aus. Dolph Ziggler kennt sich damit aus. Wurde ja auch um einige Male verjobbt, sozusagen, während seiner Zeit als Mr. Money in the Bank. Und danach auch wieder. Und das ist eigentlich zurzeit auch wieder der Fall. Ja. Ich glaube, für ihn kann man positiv sagen, dass er überhaupt beinahe auf der Karte steht. Aber naja. Ja. Also, so haben wir die Paarung direkt mal hier. Dolph Ziggler gegen Damien Sandow. Der ehemalige World Heavyweight Champion gegen den, ja, ich denke mal, baldigen World Heavyweight Champion, nämlich Damien Sandow. Und, ja, ich kann da gar nicht mal so viel sagen zum Aufbau. Das ist einfach nur auf die Karte geklatscht. Die hatten ja keinerlei Zusammenhang irgendwie. Also, ich weiß auch nicht. War bei SmackDown was zwischen den beiden? Weil ich habe SmackDown habe ich sehr, sehr schleifen gelassen, auch nicht Berichte gelesen, deswegen. Ich habe zwar gelesen, aber nur so überflogen. Also, so wirklich weiß ich auch nicht. Also ich habe bloß, dass Damien Sandow hat auf Twitter irgendwie geschrieben, ja, das ist das erste Mal, dass Dolph Ziggler und er aufeinandertreffen in der WWE. Okay. Naja. Man muss ja nicht alles für wahre Münze nehmen. Und ich glaube, es interessiert keinen, dass es das erste Mal zwischen den beiden ist. Es wird das wird vermutlich, ich vermute ja, dass Sandow den Koffer eincashen wird am Sonntag. Ja, das vermute ich nämlich auch. Dass er verlieren wird gegen Ziggler und dann halt frustriert und dann casht er einfach nachher ein, nach diesem Battleground Hardcore Rules Match. Ja, da kann ich auch schon mal vorgreifen aufs World Heavyweight Titel Match ganz kurz. Meine Meinung, da habe ich mir auch schon zurecht gemacht, dass im Kickoff der Face natürlich gewinnt, um die Show ein bisschen einzuheizen. Vor allem, wenn es Dolph Ziggler ist und Damien Sandow als Mr. Money in the Bank. Stellt man ja gerne jetzt mal schlechter dar, damit wahrscheinlich die Zuschauer dann immer das Gefühl haben, auch der hat jetzt verloren, dann muss er ja eigentlich eincashen. Ich denke mal, es wird diesmal auch wieder so sein. Dolph Ziggler wird das Match gewinnen. Ich denke mal, das Match kann recht ordentlich werden. Wird, weiß ich nicht. Es wird einen Rahmen zwischen 7 und 10 Minuten einnehmen, denke ich mal. Ja, denke ich auch. Und ja, Dolph Ziggler wird das dann schlussendlich auch gewinnen. Die Zuschauer sind erstmal positiv gestimmt dann vom Kickoff. Denke ich, könnte ich mir vorstellen. Ich weiß nicht, wie die Crowd in Buffalo ist, ob das so smart ist. Aber in New York, also ich denke mal, ich glaube schon, dass die Crowd nicht schlecht sein wird. Hoffen wir es. Vor allem, da es ein neuer Pay-Per-View ist, wäre es wünschenswert, dass da eine gute Crowd ist. Ja, und da ich ja auch denke, dass Damien Sandow eincashen wird, ist die Schlussfolgerung für mich auch, dass Rob Van Dam für ein paar Minuten den World Heavyweight-Titel halten wird am Abend. Also, ja, könnte durchaus sein. Ja, wir greifen direkt mal aufs World Heavyweight-Titel-Match über. So. War ja echt ein Hardcore-Rules-Match. Ist das? Ja. Echt? Ach du meine Güte. Das ist ja auch schon wieder ein schöner Name. Hardcore-Rules-Match. So. Das ging ja, glaube ich, von einem Interview von Rob Van Dam aus oder so, wo er gesagt hat, dass er irgendwie für Hardcore steht oder so. Ne? Also, ja. Naja, also Alberto Rio verteidigt seinen Titel gegen Rob Van Dam erneut, diesmal dann in einem Hardcore-Match oder Extreme Rules-Match oder ausgereizte Regeln-Match, kann man ja bei der WWE mittlerweile sagen. Ja, no, it's bad match, alles dasselbe. Ja, naja, Champ-Match. Alberto Rio, ich will nicht sagen, dominiert die Fehde, aber er dominiert sie auch nicht. also er ist eigentlich meistens dafür da, entweder er gewinnt Squash-Matches oder so gegen Wrestler wie Kofi Kingston oder gegen Sin Cara mal. Oder was hatten wir letztes Jahr? Kofi Kingston war, glaube ich, dabei in letzter Zeit mal. R-Truth war, glaube ich, auch dabei. Und Rob Van Dam hat dann auch das Gleiche, hat ein paar Matches und irgendwie gibt es dann mal eine Attacke von Alberto Rio gegen Rob Van Dam oder eine Promo von Rob Van Dam und Ricardo Rodriguez oder von Alberto Rio und was weiß ich. Auf jeden Fall, ich freue mich nicht auf das Match. Mir hat schon gelangt bei Night of Champions und ja, generell bin ich der Meinung, dass Rob Van Dam nicht in so ein Match gehört. Aber da Damien Sandow den Koffer hat und ich nicht glaube, dass man Rob Van Dam zweimal gegen Alberto Rio verlieren lässt, glaube ich, dass Rob Van Dam den Titel gewinnen wird und kurz darauf dann Damien Sandow eincashen wird, eventuell nach einer Attacke von Alberto Rio, eine erneute Attacke, oder man ist wirklich so, na dumm will ich nicht sagen, naiv und lässt dann Ricardo Rodriguez Rob Van Dam attackieren, was irgendwie ja dann keinen Sinn ergeben würde, aber ja, also da habe ich auch schon in den News irgendwie gelesen, dass der Alternativplan für Ricardo Rodriguez, falls Rob Van Dam seinen Vertrag jetzt nicht verlängern sollte. Ach stimmt ja, der läuft ja schon aus, ne? Dass dann halt, ja, Ricardo Rodriguez das alles nur vorgespielt hat. Uiuiuiui, das ist ja hier super geschauspielert vom Ricardo, also. Oder wie hat ein Bekannter namens Otto mal gesagt, Ricardo Reducaso, hat er ihn, glaube ich, genannt, anstatt Ricardo Rodriguez. Du sagst ja auch, Damien Sandow wird eincashen, ne? Ja. Und denkst du denn dann auch, dass Rob Van Dam das Titelmatch gewinnen wird, oder könntest du ja auch ich was Ich denke, weil ein Cash-In an Del Rio würde irgendwie nicht so Sinn ergeben, außer man turnt in Face, aber das kann ich mir irgendwie auch nicht vorstellen. Mhm. Also wahrscheinlich schon an AVD. Okay. Oh, dann haben wir jetzt beide Dolph Ziggler getippt. Beide Rob Van Dam. Jo, gehen wir weiter. Ist ja auch keine große Card diesmal. Also was heißt große Card, aber kann man nicht viel zu sagen. Diesmal ist wirklich wenig, wenig Aufbau, bis auf ein, zwei Matches. Oder ja. Drei. Ja, nehmen wir mal das Divas Titelmatch, auch bekannt als Total Divas Promotion Match. Würde ich jetzt mal, ich glaube, die Total Divas Staffel ist ja jetzt momentan wieder in der Pause. Und wann kommt die zweite Staffel? Anfang November? Ich glaube, ja. Ich freue mich auf jeden Fall, weil war sehr unterhaltsam, muss ich schon sagen. Ich bin ja eigentlich nicht so ein Typ, der so Reality-Sendungen gut findet und ich schaut. Auch nicht. Aber das war wirklich mehr als in Ordnung, Total Divas. Und sehr interessant, wie das da hinter den Kulissen abläuft bei denen. Ja, und Divas-Titel-Match. Jetzt bin ich schon bei Caitlin. AJ natürlich. Ja, wird ihren Divas-Titel verteidigen gegen Brie Bella. Und wie ist das entstanden? Ja, ich weiß es nicht. Ich auch nicht so wirklich, es kam fing auch ja, aus dem Nichts. Ja, es fing ja an damit, dass halt die Total Divas gegen die Real Divas waren und dann haben sich die Real Divas irgendwie doch von AJ abgewandt, sind aber trotzdem noch gegen die Total Divas. Und dann hat man bei den Weeklies immer gezeigt, AJ und Caitlin, dass sie immer ein bisschen im Clinch sind. Und ja, dann wurde AJ halt... AJ und Caitlin? Och Mann, warum bin ich denn immer hier bei AJ und Natalia natürlich? Mein Gott. Ja, Caitlin wäre schön, ja. Die kann auch gerne mal wieder zurückkommen. Ich weiß nicht, warum sie nicht da ist. Ich habe irgendwie die Hoffnung, dass die irgendwie... Weil man kann ja sagen, die Bellas sind ja jetzt irgendwie Face. Ja, muss man leider sagen, ne? Oder was heißt leider? Wegen dieser Daniel Bryan-Sachen, diese haben auch nicht mehr ihre typischen heelischen Sachen jetzt gemacht. Genau. Bei... Boah, und vielleicht lässt man Caitlin Heel-Turn, obwohl das ist... AJ wird eh mehr Publikums- und auch positive Publikumsreaktionen bekommen als die Bellas am Sonntag. Mhm. Also es ist ein bisschen dumm gemacht, also... Nicht, dass man so darstellt nachher, dass jetzt am Wochenende Brian und Brie Bella zusammen als Couple aus dem Pay-Per-View rausgehen, während die einen eigentlich Brie Bella total hassen, aber Daniel Bryan mögen. Das könnte so ein bisschen... Außer sie bringen Brie Bella damit over, dass sie halt mit Brian zusammen ist, weil alle Brian mögen. Okay, dann mögen wir jetzt auch Brie. Mal schauen. Naja. Und dann gibt's zu WrestleMania dann ein Tag-Team-Match um Divas und WWE-Titel zwischen Daniel Bryan und Brie Bella gegen John Cena und Nikki Bella. Ja. Oh, das das wäre doch, damit zieht man doch Ratings. Also so gut. Nein. Da ziehst du höchstens die Klospülung, das war's dann aber auch. Und AJ gegen Brie Bella. Alles fing, wie ich eben schon erwähnte, an mit Total Divas gegen Real Divas etc. etc. Dann war Natalia und AJ waren da immer ein bisschen im Clinch über zwei Wochen bei Raw und SmackDown, glaube ich mal. Und ja, dann kam halt auf Twitter raus, Daniel Bryan hat Brie Bella einen Antrag gemacht. Sie hat ja gesagt, Daniel Bryan und Brie Bella sind verlobt. Halleluja. Und so hat man jetzt direkt mal ein Titelmatch gefunden, weil AJ, glaube ich, bei Raw kurz drauf eingegangen ist. Warum? Ah ja, genau. Nee, das war Randy Orton, der darauf eingegangen ist. Oder AJ. Ach, ist ja auch egal. Ich hab in den letzten zwei, drei Wochen wirklich ein bisschen schleifen lassen, das Wrestling. Ich habe wenig Zeit gehabt. Und ich auch nicht. Also ich habe auch Raw nur so halbwegs gesehen, auch nicht komplett. Ja, ich bin froh, wenn ich dienstags um 17 Uhr nach Hause komme, dann muss ich noch zum Training und dann bin ich Mittwoch, habe ich wenig Zeit. Und ja, am Wochenende habe ich dann keine Lust mehr, Raw von Anfang der Woche anzugucken. Und dann gucke ich immer so stückchenweise und da kann ich mir nicht alles merken. Aber auf jeden Fall Battleground schaue ich mir am Montag auf jeden Fall an. Gibt ja auch eine Review dazu, genau wie zur WXW Triangle League von uns, ja, natürlich. Lange Rede, kurzer Sinn. Match ist unwichtig, wird kein gutes Match, weil Brie Bella ist meiner Meinung nach überhaupt keine gute Wrestlerin. AJ Lee schon, hat sich sehr, sehr arg verbessert in den letzten Monaten im Ring. Und ja, auch wenn Eva Marie an der Seite von Brie Bella ist, denke ich, dass, oder hoffe ich, oder keine Ahnung was. Ich sag, AJ Lee verteidigt den Titel und als Notiz, Randnotiz gebe ich wie immer noch hinzu, hoffentlich kommt Caitlin bald zurück. Ja. Ja, es ist schwierig. Ich glaube, wenn Brie gewinnt, gewinnt auch Brian, aber es ist, ich habe sogar so ein bisschen, obwohl eigentlich würde das keinen Sinn ergeben, wenn Brian jetzt den Titel schon wieder gewinnt. Das Momentum, finde ich, ist momentan gar nicht so da. Mhm. Ja. Ich könnte mir vielleicht vorstellen, irgendwie durch ein DQ-Ende oder was auch immer. Ja, ich sag, obwohl ich eigentlich glaube, Brie, oder wird es vielleicht doch Brie? Ich, doch, ich sag Brie. Okay. Ja, da haben wir ja wenigstens mal was Unterschiedliches. Ja. Ich würde auch mal sagen, wir halten uns besser nicht lange länger drauf fest und gehen weiter zum ein Match, welches eventuell zwischen den beiden Kontrahenten ein klein wenig mehr Fehde ist oder mehr Aufbau hat, aber trotzdem im Endeffekt trotzdem keinen Aufbau hat. Also ist ein bisschen kompliziert, aber ist einfach so. Intercontinental Titel Match, Curtis Axel muss gegen R-Truth ran. Ja, R-Truth konnte zweimal gegen Curtis Axel gewinnen, bei Raw und bei SmackDown, glaube ich. Und ja, dann hat R-Truth Brad Maddox gefragt, ob er ein Intercontinental Titel Match haben kann. Und der hat, glaube ich, gesagt, da muss er sich beweisen oder so, hat ein Match gewonnen. Und jetzt hat er ein Titelmatch gegen Curtis Axel. Super. Ja. Intercontinental-Titel halt, ne? Also das zeigt ja schon wieder den Stellenwert des Intercontinental-Titels, der früher fast schon oder eigentlich schon der größte Titel der WWE, WWF war. Und ja, das zeigt auch den Stellenwert von Curtis Axel als Champion in der WWE. Da ist das Problem, man konzentriert sich halt momentan nur noch auf diese Fehde mit CM Punk und Paul Heyman, die bis Ryback dazu gekommen ist, ja noch sehr ordentlich war. Aber mich jetzt keineswegs mehr unterhält, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil. Na gut, ich fand das schon. Ich fand das schon geil, das Segment da, wo CM Punk die Verletzung vorgetäuscht hat. Und ach, das fand mit ich der schon. Ball, wo er über Ringeabsperrung da. Genau. Ja, das? Das fand ich schon ganz gut. Also trotzdem, ich kann mir nicht vorstellen, dass. Okay, das wird kein schlechtes Match mit CM Punk und Ryback, aber das wird jetzt auch kein CM Punk, keins von den CM Punk Matches, die wir sonst so zu sehen bekommen, wenn er ordentliche Gegner hat. Ja. Also, ja. Wie das Hell in the Cell Match, das war ja auch grottig. Ja. Oh Mann. Naja, also, ja komm, bleiben wir direkt mal bei CM Punk gegen Ryback, das andere können wir schnell gleich abhaken. CM Punk Ryback, normales Match. Normalerweise tippe ich immer auf CM Punk, weil für mich ist er immer in der Rolle, den muss man eigentlich gewinnen lassen, aber ich glaube es in dieser Fehde irgendwie nicht, dass er jetzt gegen Ryback gewinnen wird. Er ist der neue Paul Heyman Guy, hat ja den Antrag von Paul Heyman angenommen. Ja. Und ja, man stellt ihn jetzt auch so süß dar mit Paul Heyman, haben sich ja auch schon geküsst und so. Ist ja alles wunderbar, fehlt nur noch Darren Young. Nein. Nein. Ja. Na. CM Punk, zu dem stand er jetzt bei Raw als Sieger, als, er stand stark, wurde er dargestellt, indem er dann nochmal Axel und Ryback vermöbelt hatte mit dem Kendo-Stick und ja, Paul Heyman natürlich auch. Und dann gab es ja noch GTS gegen Curtis Axel. Und ich glaube einfach durch eine Ablenkung von Paul Heyman. Ich denke mal, Paul Heyman wird CM Punk ablenken. CM Punk wird sich auf Paul Heyman fixieren, wird ihn vielleicht, keine Ahnung, in den Ring ziehen oder was auch immer und versuchen, eine Attacke zu eine Aktion zu verpassen und dann kommt Ryback und dann gibt's eine Clothesline und dann den Shellshock oder so. Oder ja, also sozusagen ähnliches Finish wie beim Match CM Punk gegen Brock Lesnar, wo Paul Heyman für Ablenkung gesorgt hat. Meiner Meinung nach wird Ryback dieses Match gewinnen und es ist eins der wenigen Matches von CM Punk seit langem, auf die ich mich nicht freue. Ja, muss ich dir zustimmen, sowohl was der Satz mit CM Punk mit dem Freund, als auch den Tipp, weil ich denke, es wäre fatal, wenn jetzt Ryback in seiner neuen Rolle an der Seite von Paul Heyman gleich in seinem ersten Match, sag ich mal, eine Niederlage kassiert, und deswegen denke ich, dass er das irgendwie durch Ablenkung oder wie auch immer wird er dieses Match gewinnen. Aber ich frage mich nur, wie will man das nach dem Pay-Per-View weiterführen? Immer Paul Heyman Ablenkung und so. Irgendwann muss doch Paul Heyman mal ein GTS kassieren und was weiß ich. Also, das ist so, wenn man das jetzt Woche für Woche, Monat für Monat, Pay-Per-View für Pay-Per-View weiterzieht, das ist doch, dann wird doch total ausgelutscht. Also jetzt ist, es bringt ja jetzt auch nichts, irgendwie jede Raw-Ausgabe mal eine Promo zu bringen, die ja, zwei von den drei Promos sind sehr gut oder gut, und dann hast du irgendwie dann doch ein Match beim Pay-Per-View und dann passiert wieder das Gleiche und dann stehst du wieder ganz vorne. Also ich weiß nicht, wo du da hin willst mit der Fehde. Also irgendwie musst du das ja werden. Ja, bis Night of Champions war die wirklich super, so als Nebenfehde der ganz Großen. Genau. Aber dann, wie gesagt, so ein bisschen abgefallen. Ja. Ich weiß auch nicht. Ja, naja. Vielleicht würde ich Curtis Axel ja noch gegen Paul Heyman oder Ryback wenden. Was weiß ich, alles ist möglich. Das wäre auch mal eine neue Wendung. Vielleicht würde es da nochmal interessant mit. Oder irgendwer kommt an die Seite von CM Punk. Vielleicht ja Brock Lesnar. Ne? Das wär's. Und ja, ich habe ja irgendwo gehört, dass man plant, hier Ryback gegen Brock Lesnar irgendwie irgendwo. Ja, das habe ich auch gehört. Da denke ich mir nur, ja, da denke ich mir gar nichts, weil das ist schon, weil so ein Match ist dann echt zu schade, um darüber nachzudenken. Also da hoffe ich eigentlich nur, dass Brock Lesnar gewinnt und Ryback irgendwie, ja, doch mal ein paar ernsthafte, reale Schläge und so verpasst. Also nee, also ja. ich kann mit Ryback im besten Willen nichts anfangen, egal in welcher Rolle. Ja, es ist schwierig, also ich weiß auch nicht. Naja. Gut, also du sagst auch, Ryback gewinnt. Ja. Und ja. Kommen wir zurück zum Intercontinental-Titel-Match. Ja, Curtis Axel gegen R-Truth. Aufbau. Wollen und können wir nicht drüber reden. Und ja. Für mich eindeutig, Curtis Axel wird das gewinnen. Ja. Ganz einfach aus dem Grund, warum R-Truth würde er jetzt den Titel bekommen, würde er genauso nutzlos ja, mit dem Titel rumstehen wie Curtis Axel, denke ich mal. Keinem würde es auffallen und ja, ich glaube nicht, dass es irgendjemanden interessiert, wenn R-Truth da mit dem Titel rumrennt. Somit, ja. Ja, mit Curtis Axel hat man den Titel wenigstens auch mal, ja, zeigt man den Titel wenigstens auch mal, weil Curtis Axel ist dann immer mit CM Punk und so, mit den großen Leuten, kann man mal sagen, mit den erwachsenen Leuten, ja, ist er dann im Geschäft und kann den Intercontinental-Titel auch mal zeigen. Da sieht auch ein Fan direkt, ach ja, der ist ja Intercontinental-Titel. Bei R-Truth würde das niemandem auffallen und deswegen bin ich der Meinung, Curtis Axel wird das Match auch gewinnen und nicht, und das wird auch nicht allzu lange dauern. Ja, dem kann ich nichts weiter hinzufügen. Genau dieselben Gründe, Standpunkte vertrete ich auch. Es wäre schwachsinnig, R-Truth den Titel zu geben, weil ich weiß nicht, dann wäre er noch wieder eine Stufe weiter unten. Und soll man irgendwie Curtis Axel vielleicht so ein bisschen weiter weg von Paul Heyman erstmal kriegen? Also, dass er immer noch zwar Client ist, aber dass er auch so ein bisschen seine eigenen Fäden führt. Ja. Mehr. So. Dann haben wir noch ein ebenfalls kürzlich hinzugefügtes Match, welches lautet Bray Wyatt gegen Kofi Kingston. Da kann ich nur ein kleine Notiz zu sagen, sonst rein gar nichts. Ich habe auch vor heute erst gelesen, dass es das Match geben soll. Also ich habe Felix vorhin auch gefragt, ob das stimmt, und er meinte ja, und ja, so ist das. Bray Wyatt, grandioser Typ, finde ich, aber mittlerweile ist das mit der Wyatt Family auch, ja, zieht sich das auch ein bisschen immer das Gleiche. Ja, ich glaube, die warten einfach darauf, bis halt irgendwie, es ist irgendwie ein Übergang zu einer größeren Fehde irgendwie momentan. Ja, wahrscheinlich so wie bei The Shield, ne? Die haben ja die ersten Wochen auch alle immer nur attackiert. Zwar dann auch meistens die gleichen Typen nochmal, aber es hat, aber bei der Wild Family hat man wenigstens am Anfang dann auch die Fehde mit Kane direkt. Also, haben wir ja noch richtig gut gemacht und ja, Kofi Kingston, ich bin mir nicht sicher, wie es entstanden ist. Ich weiß nur, dass bei Raw Kofi Kingston Match gegen verbessere mich, Fandango gewonnen hat. Ja. Und dann sollte die Wyatt Family rein, kam die Wyatt Family rein. Kofi Kingston hat sich mit dem Stuhl bewaffnet und ja, aber er wurde nicht attackiert, sondern die Bray Wyatt hat einfach nur eine Promo gehalten. Also jetzt ist meine Frage an dich, wenn du es überhaupt weißt, wie kam es zu diesem Match? Ich glaube, bei SmackDown hat Bray Wyatt nochmal Kofi attackiert und hat irgendwie gesagt, dass er am Sonntag ein Match gegen ihn haben wird. Dass er jetzt irgendwie seine Einstellung ändert und dass er einfach sich jeden einen nach dem anderen holen wird. Also wie er es bei Kane gemacht hat und ja. Okay, ja, hört sich ja nach einer interessanten Promo an. Vielleicht schaue ich mir die auch mal kurz an. Gleich, nachher, morgen, nächste Woche, irgendwann. Ja, auf jeden Fall Bray Wyatt gegen Kofi Kingston. Also bei SmackDown, nicht bei Raw. Ja, meine ich ja. Ja, Raw habe ich, ja, hab ich ja jetzt doch schon geguckt. Das habe ich ja. Okay. So. Bray Wyatt gegen Kofi Kingston. Zweites Pay-Per-View-Match für Bray Wyatt. Und ja, ich glaube, das ist so das erste, das vielleicht sogar überhaupt erste Pay-Per-View-Match für Kofi Kingston seit Jahren, wo es nicht um Midcard-Titel geht. Also ja. Und ja. Aber nichtsdestotrotz, das Match finde ich jetzt nicht so atemberaubend, kann interessant werden. Bray Wyatt ist für seine ja schon kräftige Statur ein ordentlicher Wrestler und Kofi Kingston ist generell zwar überhaupt nicht so, er hat überhaupt kein Charisma, finde ich, aber ist ein sehr guter technischer Mann im Ring und kann super Matches abliefern und in der Kombination könnte das schon ordentlich werden. Aber ja, ich stehe dem Ganzen kritisch gegenüber und ja, aber dafür ist meine Meinung zum Sieger umso deutlicher, es muss einfach Bray Wyatt sein. Ja, das steht komplett außer Frage. Ja. Was sagst du zu dem Match? Ich habe es dir vorher schon mal geschrieben, dass es, wenn es kein Squash wird, dann könnte es ganz gut werden. Also es muss wenigstens so, ja, 7-8 Minuten sollte es schon haben. Okay, das glaube ich. Und wenn es das ordentlich werden, aber sonst wird's halt, ist es da und man hat es halt gesehen und ja, wie gesagt, es braucht schon die Matchzeit, um ganz gut zu werden. Ja, aber da ist natürlich meine sehr, sehr kritische und genaue Frage, glaubst du denn auch, dass das so eine Minutenzahl annehmen wird zwischen den beiden? Boah, ich glaube fast nicht. Ja, ich glaube, das wird so ein 5-Minuten-Match. Ja, das glaube ich auch. Ja. Wird wahrscheinlich so ein Downer sein zwischen, ich würde jetzt mal behaupten, so zum Beispiel zwischen entweder CM Punk Ryback als Co-Main, also und dem WWE-Titelmatch sozusagen als Co-Main-Event. Oder zwischendurch vielleicht nach dem World Heavyweight-Titel-Match, vor dem Tag-Team-Match, welchem wir gleich noch kommen. Naja. Ja. Gut. Ja, das ist, ja. ja, gut. So, lassen wir so stehen. Kommen wir zu den zwei Matches, die mir beide sehr gut gefallen, sind auch die einzigen wirklich, die mir gut gefallen. Und kommen wir zum ersten, das war glaube ich das Match, wo du dich sehr drauf freust, hast du gesagt, nämlich ein Tag Team Match. Ja. Zwischen The Shield, Seth Rollins und Roman Reigns gegen ja, die Rhodes Brothers. Cody Rhodes und Goldust. Ja. Also, ich glaube, nee, also es geht ja zum einen, geht es darum, wenn Goldust und Cody Rhodes gewinnen, kriegen, bekommen sie ihre Jobs zurück, auch wenn Goldust gar keinen mehr hatte. und eigentlich... Hey, die, er wurde ja gesagt, Stephanie hat ja, glaube ich, gesagt, we will give you a job. Also, das war ja... Also, ach so, ja, gut. Das wäre ja wieder eine totale... Er hat aber ja gebeten. Ja, aber er ist wahrscheinlich schon wieder froh, sag ich mal, Storyline-mäßig in der WWE anzutreten. Na gut, ja, was will man dem, den kleineren Kindern dann auch erklären? Hm. Ja. Geht's, also Titel geht's nicht, oder? Nee, das ist kein Titelmatch. Gut. Ja, das wäre auch wieder ein tolles Tag-Team. Cody Rhodes und Goldust als Tag-Team-Champions, heieiei. Also ich würde es nicht schlecht finden. Ich weiß jetzt nicht, ob das Ironie war oder nicht, aber so als Rhodes, als Brüder, das geht ja schon eigentlich klar. Ja, klar geht sowas. Als Brüder ist das immer was, kann ordentlich werden, aber ich glaube, nee. Ich finde Cody Rhodes und Goldust, wenn Goldust in seinem, ja, und das würde er, denke ich mal, auch in seinem Ring-Attire, in seinem Outfit von Goldust auftritt und alles das Ganze auftreten, nee. Dann passt danach nicht zu Cody Rhodes zusammen. Wird da schnell wieder was Lächerliches draus. Ja, mal schauen. Ich bin jetzt erstmal gespannt, was man da machen wird. Also, wenn jetzt einfach Goldust und Cody Rhodes gewinnen und sie sind in der WWE, dieses ganz einfache, daran glaube ich irgendwie nicht. Also, entweder sie gewinnen und Stephanie und Triple H denken sich noch irgendwas aus, ja, oder sie verlieren halt durch Eingriff oder so, keine Ahnung. Ja, vielleicht wird auch Big Show herausgerufen und sorgt dafür, dass, keine Ahnung, attackiert The Shield, so dass The Shield gewinnt durch Disqualifikation und Rhodes, Goldust sind raus oder andersrum. Oder man macht mal was ganz Spektakuläres und Dusty Rhodes, der ja mit den beiden am Ring stehen wird, greift irgendwie zugunsten von The Shield einer, was weiß ich, vielleicht so unabsichtlich und so. Mhm. Oder halt das Stephanie Maker. Oder einer turned heel von den Rhodes. Entweder halt Dusty, Goldust, Cody könnte jeder sein, aber ich glaube dann Cody am wenigsten noch, weil der ja frisch als Face unterwegs ist. Also ja, entweder gut, aber Goldust. Aber ich weiß nicht, ob das einen von der WWE in der Storyline dann interessiert. Cody Rhodes ist aber auch sehr naheliegend, weil er hat ja auch seine Vergangenheit mit Randy Orton auch noch und. Ja, aber es geht ja jetzt in erster Linie nicht um Randy Orton, das ist also, ja. Ich hatte ja eher das in der Verbindung mit Orton wieder. Ja. Nee, also ich könnte mir jetzt durchaus vorstellen, dass irgendwie einer von denen halt sich einen Job bekommt, wenn er die anderen dafür betrügt oder so, keine Ahnung. Ja. Naja. Irgendwas wird auf jeden Fall passieren, aber ich sag jetzt einfach mal. Na, ich weiß nicht. Schwierig. Ja. Viele Varianten, aber ich sag jetzt einfach mal, weil am Anfang habe ich getippt, dass es einfach einen cleanen Sieg geben wird oder mit Glück dann so ein Sieg, die Rhodes-Partei wieder reinkommt, also gewinnt clean. Jetzt stehe ich dem kritisch gegenüber. Ja. Und ich sag, zwar kommt einer der beiden auf jeden Fall schon mal direkt rein und das wird wohl, würde ich sagen, Cody Rhodes sein. Aber The Shield wird gewinnen. Nein. Doch. Ich weiß es nicht. Hey, wie? Cody kommt rein, aber. Ja, mit dem Betrügen dann. Ach so, okay. Keine Ahnung. Also zum Beispiel, dass Cody Rhodes, wie du es ja eben gesagt hast, dass einer sich dann sozusagen den Job erschleicht oder so. Indem aber er eigentlich gefällt, aber eigentlich wäre das schwachsinnig, weil du könntest jetzt in dieser Storyline Cody Rhodes als Face so geil aufbauen. Ja, klar. Dass der mit der Zeit immer mehr abgefeiert wird, das würde eigentlich nur Sinn ergeben, wenn der Heel turnt. Ja, schon, aber dann schon eher Goldust, dass der jetzt seine Karriere eigentlich schon so gut wie vorbei ist und die letzte Chance irgendwie, wenn er Rückendeckung von den McMahons bekommt, oder dann würde ich schon eher fast glauben, Goldust. Okay. Na, aber gut, was willst du da mit Goldust machen? Ja, Na, glaube ich auch eigentlich nicht, dass Goldust dann noch irgendeine Rolle in der WWE spielen wird in Zukunft. Aber es war ja auch in News, dass man von Goldust nach seinem wirklich guten Match gegen Orton, dass man angeblich wieder daran interessiert ist, ihn noch vielleicht für ein, zwei Jahre als Wrestler einzusetzen. Okay. Gut. Und eigentlich das Gimmick Goldust ist schon ziemlich genial. Ja, ja. Da kann man nicht viel gegensetzen, auf jeden Fall. Wenn man vor allem die Zukunft sieht mit den lustigen Videos und so. Ja. Das war noch Comedy. Die ging nicht in den lächerlichen Kinder. Ja, doch eigentlich schon, aber lächerlichen Kinderbereich, aber so, dass es trotzdem noch in Ordnung war und nicht so ein Team Hell No Müll, sagen wir so. Ach, du warst ja kein Fan von Team Hell No, ne? Nein. Also das war Team Hell No fand ich im Gegensatz zu Tons of Fun oder was weiß ich. Zu Santino Marella Humor fand ich Team Hell No noch göttlich. Also manche Segmente fand ich da wirklich großartig. Okay. Ja, ich fand Santino Marella eigentlich ganz in Ordnung. Naja. Übrigens, was hältst du eigentlich von den Los Matadores? Ach, ich finde den kleinen Stier cool, aber dieser mexikanische Mini-Wrestler, den sie sich geholt haben. Ja. Aber ja, ich kann mir, jemand hat irgendwo bei irgendeinem Forum oder so reingeschrieben, dass er befürchtet, dass das irgendwann zu Los Matadores gegen The Shield kommen wird. Und dass die dann, dass Roman Reigns sozusagen der Stier ist und wenn er den Spear zeigen will, machen die dann mit ihrem Tuch so hoch, dass der nicht trifft und dadurch gewinnen die irgendwie. Das könnte ich mir sogar vorstellen. Na, no, ja, pass auf. Na, ich sag jetzt einfach mal, weil es vielleicht die absurdeste Art ist oder die Art, an die man am wenigsten denkt, sag ich, Cody Rhodes und Goldust gewinnen clean, sag ich jetzt einfach mal. Und danach wird irgendwas passieren. Denke ich auch, weil wenn The Shield einfach gewinnt, dann wäre das Thema durch, dann hätten Rhodes und Goldust echt kein... Oder sie verlieren und ihnen wird dann gesagt, dass sie nie wieder in die WWE kommen, aber dann versuchen sie es halt gewaltsam irgendwie reinzukommen, dass sie jede Woche immer wieder kommen und einfach Orton oder The Shield jedes Mal verprügeln und dass irgendwann die WWE keine andere Wahl hat, sie wieder einzustellen oder diesen Weg. Ach, ich du meinst weiß es nicht. Sozusagen, wie es mal Awesome Truth gemacht hat, als sie gewaltsam wieder reinkam oder so. Genau, genau. Ja. Na gut, aber es war ja sozusagen, Rhodes und Goldust haben es ja auch schon wieder gewaltsam gemacht, indem sie bei Raw The Shield attackiert haben. Also hat man das dann auch schon wieder weggehabt. Ja. Also ich weiß, ja, ich tippe jetzt auch einfach mal auf Sieg von Goldust und Cody wäre zu... Doch, ich sage, Goldust und Cody gewinnen. Okay, gut. Main Event. WWE-Titel, der ist vakant, hat also keinen Titelhalter. Ja, Daniel Bryan war schon zweimal WWE-Champion jetzt und hat's geschafft, kürzer WWE-Champion in zwei Regentschaften zu sein als Dolph Ziggler in zwei Regentschaften des World Heavyweight-Titels. Das ist auch schaffen wenige. Danny Bryan war jetzt, glaube ich, insgesamt, ja, man kann sagen, ein Tag WWE-Champion. Und das, wenn man beide zusammenrechnet. Naja. Gut. Daniel Bryan gegen Randy Orton. Zweites Mal, dass sie aufeinandertreffen. Beim ersten Mal war es ja ein Cash-In von Randy Orton, das war kein richtiges Match. Fehde war zu Anfangs, ich würde sagen, die Fehde war bis Night of Champions, klasse. Und jetzt so langsam nimmt es ein klein bisschen ab, ist noch immer sehr gut, nimmt auch ein klein bisschen ab, aber trotzdem finde ich, Big Show wird immer, immer besser in der Rolle. Und und man, ich habe irgendwie das Gefühl, so langsam, so dass die Rolle von Big Show so, dass es einfach so hinnimmt und sagt, ja, ist jetzt einfach so, ich hause alle um, wenn sie es sagen. Ja, das glaube ich mich auch nicht. Wie zum Beispiel bei dem Miss-TV-Segment war es ja, glaube ich, auch. Ja. Gut, er wollte jetzt schon... Ich dachte, du meintest jetzt gerade so, wie ich es dachte. Ich glaube jetzt einfach, dem Der fängt jetzt bald an, einfach alles egal zu sein, und der bricht jetzt bald aus und knockt einfach alle vom großen Regime, versucht er einfach auszunocken. Ja, also ich glaube, dem ist einfach irgendwann mal jetzt alles egal und... Ja, und vielleicht wird sich das dann so zeigen, dass genau das ist, was Triple H sehen wollte oder so. Dass er mal zeigt, was wirklich in ihm steckt oder so. Naja. Naja, mal. Ich weiß nicht, was man noch mit Big Show dann nachher machen will. Wie man ihn dann irgendwie rauskriegen will aus der Storyline. Ja, vielleicht greift er ja auch in das Titelmatch ein. Das könnte ich mir sogar sehr gut vorstellen. Ja, ich will gar nicht so viel reden. Ich sag aber, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass keiner eingreifen wird. Das ist ein clean, ja, oder eingreifen vielleicht schon, aber trotzdem einen clean Sieg, also ach, was war, also Pinfall or Submission oder so. Also Daniel Bryan wird meiner Meinung nach nochmal WWE Champion und entweder fängt dann wieder alles von vorne an, also dass Triple H nochmal kommt und man hat wieder die Diskussion, oder man lässt die Fehde etwas ruhen und konzentriert sich dann hauptsächlich auf Big Show nur noch, und Randy Orton, ja, was mit Randy Orton dann sein sollte, bin ich mir dann unsicher, vielleicht, dass der dann sich auch dann um Big Show kümmert oder was weiß ich, oder na, nee, also ich habe viel zu viel Gedanken im Kopf, ich sag einfach mal, Daniel Bryan wird zum dritten Mal WWE Champion und vielleicht hält er ihn diesmal auch länger. Nee, ich sag, Orton gewinnt. Okay. Clean? Also, wird jemand eingreifen oder nicht? Ich weiß es nicht, also ist die Möglichkeit besteht, aber genau festlegen kann ich mich da nicht, nee. Okay. Kurze Zusatzfrage, wird man Big Show beim Pay-Per-View sehen? Ich glaube schon, ja. Okay. Ja, glaube ich auch. Gut. Ja, sind wir durch. War ein bisschen durcheinander mit unseren Meinungen manchmal. Unsere Varianten. Ah, gut. Ein Thema habe ich noch gerade, das habe ich eben gefunden. Das habe ich mir durchgelesen. In einer WWE-Promo oder so wurde irgendwas, eine Promo von einem Rückkehrer oder Debütanten namens Ethan gesagt, und irgendwer spekuliert, dass es Mr. Kennedy sein könnte. Okay. Also Mr. Anderson. Ich suche nochmal kurz raus. Wrestling Infos. Ich kann den Bericht ja noch kurz durchlesen. Das ist, also vorlesen ist ganz kleiner. Wenn es geladen hat. Auf dem Handy ist das immer ein bisschen langsamer. So. Nochmal kurz zu Battleground. Ja, wie findest du, also na, nicht wie findest du, was glaubst du, kann man sich von der Matchcard her drauf, einigermaßen drauf freuen, oder ist das so ein Pay-Per-View, der einem eigentlich überhaupt nichts verspricht? Ja, überhaupt nichts. Ja, es sind halt eigentlich, für mich sind nur die beiden Matches, das Tag Team Match Goldust und Cody gegen Shield und Orton gegen Bryan von Bedeutung. Der Rest ist eigentlich, ja, was heißt komplett irrelevant. Wenn Sandow den World Title gewinnt, dann wäre das natürlich schon ziemlich krass, aber so wirklich freuen tue ich mich nur auf die beiden Matches, die mit der Main Story zu tun haben. Ja. Ja, ist auch immer so das Problem bei neuen Pay-Per-Views, ne, da ist noch nicht so ein bekannter Name im Pay-Per-View-Geschäft, dann sozusagen im Pay-Per-View-Kalender, und dann ist das halt so, dass die Leute da meist sich wohl auch dann denken, ja, ist jetzt kein großer Pay-Per-View wie Survivor Series, SummerSlam und so, kennen wir nicht, ist ein neuer Pay-Per-View, können wir uns im Nachhinein vielleicht mal anschauen, aber um das jetzt zu kaufen, ist zu hohes Risiko, dass wir dann doch enttäuscht werden. Ja. Das sehe ich auch so. Ah, hier ist der Bericht. Ich lese mal vor. Ethan is coming. Videos künden Ankunft eines Wrestlers an. Schon wieder. Mr. Anderson unmittelbar vor Vertragsverlängerung bei TNA. Achso, ja, da hat sich das mit Mr. Kennedy schon mal erledigt. Wo ist es? Achso, ja gut, Entschuldigung. Es ging um... Oh Mann, es geht schon wieder um TNA da. Also ich dachte, das wäre ein WWE-Video gewesen. Gut. Ach so, nee, Ethan, das mit TNA, das wusste ich. Ja, Ethan is coming to Impact Wrestling, also das ist jetzt doch nicht mehr so relevant. Auch wenn TNA mich noch immer interessiert, aber ich es jetzt auch seit einigen Wochen nicht geguckt habe. Blablabla, Ethan is coming, ist wahrscheinlich auch nichts Spektakuläres mit dem Ethan. Also, naja. Also, wir sind durch, ja, WWE Battleground 2013, wenn ihr wollt, freut euch drauf, wir wünschen euch viel Spaß und ja, ich werde es mir nicht live angucken. Ich auch nicht. Zum einen habe ich Montagmorgen wieder Berufskolleg und zum anderen ist es mir die Card ehrlich gesagt bei diesem Pay-Per-View auch nicht wert, dass ich da mir die Nacht um die Ohren schlage. Ja, somit wir hoffen, euch hat's gefallen, auch wenn es ein bisschen durcheinander war zwischendurch. Aber ja. Dann geht's weiter am morgigen Samstag. Ihr hört diese Ausgabe jetzt am Freitag. Wir haben die schon am Sonntag getaped, kann man ja sagen. Aufgenommen. Am Freitag wird sie veröffentlicht. Ihr hört es also frühestens am Freitag. Und am Samstag dann. Die 10. Ausgabe von Sport Total, unserem Wrestling Replay Sport Talk, nur über einen Download verfügbar natürlich. Und ja, damit Leon und mir und Anfang der nächsten Woche gibt es dann zum einen die Review zu WWE Battleground 2013 und zum anderen noch die Review zur WXW Triangle League 2013. Vielleicht mal mit ein paar Live-Einschnitten, Audios und was weiß ich. Mal schauen, was sich machen lässt. Natürlich liked uns auf Facebook, das heißen wir normal Wrestling Replay. Ja, dann haben wir Twitter, @WReplay, das W und das R groß und dann Eply klein, also @WReplay. Dann sind wir auf moonzeit.de, das heißt wir Wrestling Replay, da müsst ihr aber die Leertaste weglassen, so mit Wrestling Replay zusammengeschrieben. Aber bitte die beiden Anfangsbuchstaben der Wörter groß wieder. Oh, das W und das R, wie bei Twitter auch. Ja, so heißen wir auch hier auf YouTube. Abonnieren nicht vergessen. Und geht auf unsere Homepage wrestling-replay.de.tl. Und ja, hört auch auf jeden Fall nochmal in unser allererstes Wrestling Replay Quiz rein mit den Kontrahenten Felix, Jan, dem anderen Jan und unserem Teammitglied, dem Leon, der heute leider verhindert war, da er ja bei der Triangle ist und ich erst am Samstag so. Gut, danke Felix, dass du dabei warst. War ja einmal mehr sehr kurzfristig. Ja, aber kein Ding. Gut. Normalerweise steht dem auch nichts im Wege immer. Na gut, ist ja auch Feiertag heute. Ja. Gut, wir hören dich dann, denke ich mal, demnächst auch wieder und ja, hört natürlich auch rein bei der In-Ring Bound for Glory Series, wo ich am morgigen Freitag, also wenn ihr es hört heute, im Battleground-Tippspiel dabei bin. Ich weiß nicht gegen wen, mit wem, ich weiß nur Tippspiel. Und ich werde mir Punkte sichern, 6 habe ich schon auf dem Konto gegen Storky und Felix. Ja, und ich habe ja gestern auch, ich bin jetzt endlich von -3 auf 0 Punkte gekommen. Jawohl. Und es könnte sogar ein Spoiler gewesen sein, weil das erst irgendwann nächste Woche ausgestrahlt wird. Und dann, ja gut, stimmt alle ab. Es gibt eine Abstimmung, Storky gegen mich, ob es nochmal so ein Match geben soll. Es war eine Abmachung zwischen Storky und mich, weil er mich ja, sagen wir mal, gescrewt hat. Ach, schon wieder. Und deswegen, es gibt eine Abstimmung, stimmt ab, dass ich nochmal ein Duell gegen Storky kriegen soll. Und in diesem Match wird es dann um alle Punkte von Storki gehen, die er bis dahin gesammelt hat. Ich weiß nicht, ich hoffe mal, er macht jetzt in den nächsten Matches, räumt er ein paar Punkte ab. Und damit, wenn ich nämlich das Quiz gewinne und dann das Duell gegen Storki, falls es zu diesem kommen sollte, habe ich auf einmal doch wieder Chancen, unter die Top 3 zu kommen. Also, wird interessant. Ja, auf jeden Fall. Wir hören rein, hoffe ich, oder ihr hört auf jeden Fall rein, hoffe ich. Ich auf jeden Fall und ja, damit beschließen wir es. Das war Wrestling Replay 122 und ja, freut euch auf Battleground, wenn ihr es könnt, wir können es nicht. Vielleicht werden wir eines Besseren belehrt. Bis dahin. Ciao. Tschüss, bis bald.